Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Damit ein herzliches Willkommen zur 16. Ausgabe von Wrestling Replay. Und wir machen hier die Raw-Analyse. Wir, das müsste glaube ich jetzt jeder wissen, das bin ich, der Kleisi, und mein Gast oder der Co-Host oder zweiter Host einfach gesagt von Raw und den Pay-Per-Views. Heute für Raw, der Leon. Hi. Ja, morgen. Ja, gut. Abend. Ja, kurz vor 21 Uhr am diesem Dienstag. Und wir sind doch immer gefrustet und wütend, dass wir uns Raw beide live angeguckt haben. Ja, echt mal. Da beginnen die Sommerferien, man freut sich, juhu, jetzt 6 Wochen Monday Night Raw live. Und was kommt? Direkt die erste Ausgabe. Noch nicht mal für den Sondermüll geeignet. Ich hatte ja das Glück, dass ich einen Tag vorher Destination X von TNA den Pay-Per-View geguckt habe. Und der hat mir ein bisschen vorher Freude gemacht. Und gut, WWE hat es wieder kaputt gemacht, aber egal. Dann macht sie ja öfters. So, die 998. Ausgabe vom 9.7.2012 aus dem Pepsi Center in Denver, Colorado. Und sie ging direkt los mit einer, Vorsicht Ironie, fantastischen Opening-Promo. Denn AJ sagte zu CM Punk, oder gestand in dieser Promo CM Punk ihre Liebe, und sie sagte, dass sie es gut finde, dass CM Punk sich um sie gesorgt hat, und als sie ihn geküsst hatte, spürte sie Leidenschaft und sie war angetört. Ja. Und dann haben die Fans waren übrigens gut, im Gegensatz zur Show. Jo. Ja, dann Techtelmechtel, Tritra Trullala, und dann ging AJ auf die Knie und sie hat CM Punk einen Heiratsantrag gemacht, der dann natürlich innerlich ausflippte. Und bevor er irgendwas sagen konnte, kam Danny Bryan in den Ring. Und er sagt zu Punk, dass er ein Egoist sei. Oder er wollte ihn als Egoisten darstellen, der sich halt nicht um AJ kümmern würde. Oder dass es ihm nur um den WWE-Titel gehen würde und nicht um AJ. Dann hat Danny Bryan sich hingekniet vor AJ und machte AJ einen Heiratsantrag, und AJ sollte sich dann entscheiden, und da CM Punk sich in den Heiratsantrag von Bryan zu AJ einmischte, und dann wurde bekannt, wer der General Manager von Raw sein würde, und es war der anonyme General Manager von Raw, der Laptop. Und natürlich kam der auch zum Einsatz. Der Michael Cole ging zu diesem nach einem bekannten Ton, und der anonyme General Manager von Raw setzte ein Mixed Tag Team Match an. CM Punk und AJ gegen Danny Bryan und Eve Torres, und Bryan beschwerte sich natürlich erstmal, da er doch nicht gegen AJ antreten könne. Sie müssten ein Team sein. AJ wollte noch einmal alles überdenken, und sie sei sich sicher, dass sie mit ihrem künftigen Ehemann den Ring verlassen, die Halle verlassen würde. Und da frage ich mich, was soll so ein Scheiß beim Wrestling? Ich habe mir gedacht, dass irgendein Fan da mal ruft, we want Wrestling oder so. Also, Ja, hätte er machen können, das hätte er dann aber meistens auch trotzdem nicht bekommen. Ja. Das war, ist ja schon länger Mangelware bei der WWE. Na, zumindest bei den Weeklies. Wir wollen ja nicht Ja, gut. so hart mit den Pay-Per-Views ins Gericht gehen, weil die Ja, haben aber ja doch wir. immer überzeugt. Ja, aber wir sind ja jetzt. Wenn ich sage Mangelware, dann redet man ja. Ja, ich kann hier auch vollkommen zustimmen, um schon mal deine ewige Frage rein nach meiner Meinung zu überspringen. Das war wirklich. Ja, ich muss Ja, ja hier ich. nachfragen. Ne? Ja, na, dazu kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich verstehe zwar, dass man hier versucht, irgendwie Pep in die Story zu bringen, aber dann soll man das bitte vernünftig machen und nicht mit so einem beschissenes Heiratsangetrage. Wir sind hier bei der WWE und nicht bei der Heiratsvereinigung von Colorado. Mein Gott, ne. Übrigens habe ich im Publikum so ein kleines Baby gesehen im Hintergrund und da frage ich mich auch wieder, ah, scheiß PG, denke ich wieder immer nur, wenn ich so kleine Kinder da sehe. Naja, man kann ja nur auf Besserung hoffen. Ja, gut, beim ersten Match, dem Opener, konnte man auch nicht viel sagen. Man konnte sich nur beschweren, dass es gerade mal eine Minute ging, noch nicht mal, nämlich 59 Sekunden, und dass ein früherer World Heavyweight Champion und ECW Champion und United States Champion verjobbt wurde, nämlich vom jetzigen World Heavyweight Champion Sheamus mit dem Bro Kick. Und Kann man nicht viel zu sagen, ne? Ich kann mal verstehen, dass man Sheamus pushen will, aber wenn man dann schon mal einen Gegner hat wie Jack Swagger, ist ja bekannt, dass er eine relativ glorreiche Vergangenheit hat, na. dann kann man zumindest mal 3, 4 Minuten heraus, wo man auch mal der gute Swagger was machen kann, Ja, aber und nein, man, mein ja. Gott. Ja, aber man kann ja auch Sheamus am besten pushen, wenn er in einem richtig klasse Match sich durchschlägt, ne, und Richtig. kann man viel mehr zeigen. Na gut. Nach dem Match meldete sich Alberto Del Rio auf dem Titan schon vor seinem Auto und er verkündete, dass er am Sonntag bei Money in the Bank den World Heavyweight Titel von Sheamus nehmen werde und ich hoffe es. Und als er mit seinem Auto dann wegfuhr, tritt Sheamus noch einmal mit dem Bro Kick gegen Swagger zu und der rollte sich dann auch ja, mit Schmerzen aus dem Ring und ich hoffe sehr, dass Alberto Rio den Titel von Sheamus holt, denn ich kann ihn nicht mehr sehen. Ist bei mir auch so und so viel kann ich sagen. Das war für mich zu dem Zeitpunkt der beste Moment, also von Alberto Del Rio, der beste Moment der Show bis dahin. Ja, dann sah man Backstage Santino Marella und Zack Ryder und Santino Marella gratulierte Zack Ryder zu dem Gewinn der Battle Royale bei SmackDown und er verkleidete sich als Sherlock Holmes, denn er will am heutigen Abend den anonymen Roger empfinden. Und übrigens bei SmackDown wird Zack Ryder ja der Special Guest Host sein und der Name wird dann für einen Abend auch Sackdown heißen. Ja, das finde ich aber ganz gut, weil Zack down, weißt du, der gehört down. Ja, ich würde ja dann vermöbelt. Oh, das wäre schön. Ich habe mir den Bericht noch nicht durchgelesen von SmackDown, weil die wurden ja schon getappt. Oh, ich habe nur vorhin gelesen, dass Sheamus im Main Event gegen Jericho gewonnen hat, aber ist ja egal. Ja, das habe ich. Ja. Doch, doch, ich habe es mir durchgelesen in der Gruppe. Aber ich habe schon wieder vergessen. Ist, glaube ich, auch gut so. Entschuldigung. Ja. Macht nichts. The Rock wird in der 1000. Ausgabe mal wieder zu sehen sein und da haben Jerry Lawler und Michael Cole auch mal wieder kurz um über den WWE-Titel Gewinn angesprochen, den The Rock irgendwann mal erringen will in der WWE. Also ich fände es gut. Aber was soll man machen, wenn er eh ein halbes Jahr aus und wieder weg ist? Das ist natürlich die andere Baustelle, aber Ist bei der 30-Tage-Klausel nicht so ein? naja, man hat ja mal irgendwann vor 2 oder 1 Jahr gehört, er könnte sich irgendwann noch mal vorstellen, 2, 3 Jahre Fulltime zu wresteln. Das macht zwar dann auch keinen Sinn mehr, weil wer möchte sich denn so Matches wie The Rock gegen Jack Swagger angucken? Ja, das hat ja gar keinen Heat. Tag Team Match. Dolph Ziggler und Tensai gewannen gegen Christian und Tyson Kidd mit dem Pin von Lord Tensai gegen Christian nach dem Sentence Splash. Viel zu kurz das Match mit 1,26. Wenigstens ist Dolph Ziggler im Siegerteam, aber leider Christian nicht. Und Vicky Guerrero war dann noch angetan von Tensai, der nach dem Match noch Tyson Kidd attackierte und ihn mit einer Powerbomb gegen den Apron hämmerte. Doch Dolph Ziggler nahm sie dann mit Backstage. Gut, Match kann man dies wieder auch nicht nennen. Potenzial auch nicht. War nix. Richtig, richtig. Das war schon wie beim ersten Match. Da hat man sehr wenig. Da hat man drei Talente Tensai rausgenommen jetzt so vom technischen und dann macht man so ein Match von 1:26 so kurz vor dem Money in the Bank Pay-Per-View und dann ja, man hat halt versucht ganz viel offene Stories aufzudecken und die anderen fortzuführen, aber wenn das wenigstens gelungen wäre, würde ich mich ja gar nicht beschweren, aber das ist es ja nicht. Und ich kann schon mal vornehmen, das längste Match war mit Abstand das Tag Team Match John Cena und Kane gegen Big Show und Chris Jericho mit 16 Minuten 36. Die anderen Matches ging kein einziges anderes Match über 4 Minuten. Ja, und das Lustige ist ja noch, das längste war auch das ohne Ergebnis. Gut. Über die Frage nach dem künftigen Raw GM gerieten Jerry Lawler und Michael Cole aneinander. Als Cole dann Jerry Lawler als Idioten beschimpfte, will Jerry Lawler auf ihn losgehen. Oh, ich bin jetzt mit dem Bericht, den ich hier lese, nicht so zufrieden. Na, es war ja glaube ich so, dass das eine E-Mail reinkam. Ja. Und dann Cole aufgestanden ist und dabei den Lawler mit Wasser vollgeschüppt hat. Die haben sich gestritten, ne? dann war Michael Cole sauer und der hat dann mit seinem Arm ausgeholt und hat dann das Wasser aus Versehen umgeschüttet und dann, als Lawler auf ihn zugehen wollte, kam dann der Ton, die Nachricht vom General Manager. Na, trotzdem schwachsinnig. Ja. Na gut, Cole ging dann zum Laptop, doch er weigerte sich, die Mail vorzulesen. Doch Jerry Lawler verlas dann diese Mail und das WWE Universe durfte dann abstimmen, ob es heute das Match Jerry Lawler gegen Michael Cole, ein WrestleMania Rematch, geben sollte. Ich habe mir Nein gewotet. Ich habe gar nicht gewotet, ich habe was gegessen. Also. Du bist schuld. Ich habe mir nur gedacht, das ist ich glaube, wenn da 100% Nein gewotet hätten, WWE hätte das trotzdem als Ja gesagt. Ja, natürlich, aber ich habe trotzdem zweimal sogar mit Nein gewotet. Hast du wirklich teilgenommen? Ja, mich hat das schon wieder so angekotzt, dass ich einfach Nein voten musste. Na gut, du saßt ja direkt am PC. Ne? Na, ich guck doch nicht illegale Streams. Hallo? Sind ja alle legal. Richtig. Ach, kann ich Piepton runtersetzen? Also. Nein. Ah nee, wir sind ja ein Editor. Wir sind ja, richtig. Fuck! In Bullshit. Genau. Dann gab's ein ultimatives Spektakel. Das beste Match, was ich je gesehen habe. Brodus Clay gewinnt gegen Drew McIntyre in 36 Sekunden mit dem Big Splash. Interessant, dass man in 36 Sekunden sogar noch ein bisschen Drew McIntyre-Attacken reingekriegt hat, ne? Also wirklich. Gut, bei den schnellen Aktionen, die Brodus Clay zeigt. Ja, ist halt der richtige Highflyer, ne? Ja, doch, das Beste kam natürlich danach. Da kamen wieder die ganzen Kinder in den Ring und da wurde ihr Tanzwasserzeug. Also. Kann man gerne auch in den Haushaus versteckt lassen, dieses Kindergetanze. Herzzerreißend. Also, ja, aber... Gut, ich konnte eher reinschlagen. Wrestling-herzzerreißend eher, ne? Ja, stimmt. Gut. Backstage glaubt Santi Marella, dass Chris Jericho der anonyme Raw GM sein könnte. Jericho hält das für Schwachsinn und verwirrt Marella, indem er nicht ernst gemeint Marella für den GM hält. Marella geht verwirrt weg und als Big Show vor. Und dann kommt Big Show zu Jericho. Jericho erinnert an die gemeinsame Zeit als Jerry Show. Aber Big Show will davon nichts wissen. Jericho soll ihm auf den Weg gehen, dann würde er auch keinen WMD kassieren. Also, Santino hat wenigstens ein bisschen Unterhaltung mitgebracht, nur die Aufdeckung nachher war sehr schlecht. Die war unterirdisch. Gut. Stephanie McMahon erinnerte sich an die gesprengte Hochzeit mit Triple H im Jahre 2002 als prägende Erinnerung an Raw vor der Raw. Und das fand ich eigentlich ganz gut, diesen Spot. Auch einer der besseren Momente von gestern, ne? Gut, das war auch nicht so schwer. Richtig. Gut, da kam ein Match John Cena und Kane gegen Big Show und Chris Jericho und es endete in einem Double Countout als Big Double Countout, echt? Jo, und vorher hat natürlich der gute John Cena noch im Grunde genommen dasselbe gelabert wie letzte Woche, von daher ist es gar nicht so verkehrt, dass du das übersprungen hast. Ach, ja, da steht er. Ja, stimmt, interessiert keinen. Richtig. Er sagte einfach, dass er Big Show verhindern wird, dass Big Show den Koffer holt, nämlich er wird's machen und dann WWE Champion. Das übliche Gequatsche aller Superstars vor so einem Match. Also Double Countout, weil Big und dann zog Big Show aus John Cena aus dem Ring und er hämmerte ihn gegen die Ringabsperrung und er attackierte auch noch Kane. Dann kehrte Big Show mit zwei Leitern in den Ring zurück und er haute Jericho und Kane mit den Leitern um. Er quetschte Jericho in eine Leiter und lehnte oder drückte sein ganzes Gewicht darauf. Doch dann kam John Cena und er konnte mit einer Leiter mehrmals auf Big Show einschlagen und ihn dann spektakulär, so sah es zumindest aus, wie er rausfiel, aus dem Ring befördern. Und ja, hier steht auch, was alle denken und wussten, die Aktion mit den Leitern war sehr schwach. Ja, wie alle anderen Matches, mal abgesehen von dem auch. Ich hätte jetzt gedacht, dass John Cena noch hochklettert oder so. Also hätte ich ja gedacht, dass Big Show das macht. Aber ja, aber ja, ich auch. Ja, die Leiter wohl kaputt gegangen. Nee, man hat ja daneben auch noch diese besondere Leiter von letztem Jahr auch gehabt, habe ich gesehen. Jo. Aber im Ring, da dachte ich, der holt die auch noch raus, aber naja. Backstage wünscht Eve Torres CM Punk auf sarkastischer Weise viel Glück für das Match und den Titel oder die Titelverteidigung am Sonntag. Besonders die verwirrte AJ könne da ein böses Zünglein an der Waage werden. Ach, schön ausgedrückt. Ja. Punk war aber genervt. Santino Marella findet Backstage ein Handy und er glaubt, dass es dem GM gehört. Der Great Khali nimmt ihm das Handy ab, aber auf Fragen, ob er der GM sei, antwortet Khali nur widersprüchliches Zeug. Er nervt, zieht Marella ab und Khali fragt sich danach, wem das Handy gehört. Dann kam es zum letzten Money in the Bank Qualify Match für den World Heavyweight Titel. Das Money in the Bank Match. Sin Cara konnte gegen Heath Slater nach dem Tilde Wall Head Scissors transitioned into a single arm takedown. Was für ein Finisher. Ich nenne den immer Tilde Wall Facebuster. Also. Jo. Gut, besiegen und ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass Sin Cara jetzt in dem Match ist. Na, warum Heath Slater im Match mit Legenden Interference wäre doch auch was. Nur, oder er singt einfach ein Liedchen, wenn er oben auf der Leiter ist oder so. Oh ja. I'm a one man. Scheiß was auf den Koffer, lieber die eigene Single promoten. Genau. Gut. Slater. Heath Slater war sauer und er wolle, dass irgendein x-beliebiger Ex-WWE-Champion herauskommen sollte, egal ob John Cena oder sonst irgendwer. Und dann kam jemand, der war Rekord-Champion in der WWE, nämlich Bob Backlund. Habe ich es richtig? Backlund? Ja, ne? Jo. Bob Backlund und er nahm die Herausforderung an. Slater ahnte Böses und das zu Recht, wenn man so sagen darf. Denn nach kurzem Wörtertausch, also es gab einen Schlag von Slater gegen Backlund und ja, dann endete alles aber in der Variante des Crossface Chicken Wing von Bob Backlund, mit dem Backlund viele Matches schon gewinnen konnte. Der, ich glaube, noch 62-jährige steht hier. Backlund. Jo. Backlund wirkte fit. Und trotzdem war es scheiße. Ja, ich fand eher, der wirkte verrückt, also der kann sich ja mit AJ zusammentun. Ach Gott. Nein, ich glaube, das kann ich in zwei Wörtern zusammenfassen, nämlich, Achtung, Doppelpunkt, war nix. In der Tat, und ich habe es dir auch vorhin schon gesagt, falls du es verstanden hast, ich hätte da lieber nochmal die DP gesehen. Jo, habe ich im Nachhinein verstanden, aber man munkelt ja, dass er bei Raw Number 1000 der Slater-Gegner ist. Ja. Gut, die Umfrage hat ergeben, dass 5 hat ergeben, dass 75% der Fans das Match Lawler gegen Co. sehen wollen. Und dieses Match fand statt und ans Kommentatorenpult begaben sich nun Josh Matthews und Booker T. Jerry Lawler gewann dann gegen Michael Cole mit ein, mit, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja. Airplane Spin heißt das doch. Airplane Spin, genau. Und, ja, 56 Sekunden, 3 Sekunden kürzer nur als das Match Sheamus gegen Jack Swagger. Sieht man mal wieder, wie Jack Swagger da gepusht wird. Michael Cole wollte schon direkt am Anfang des Matches aus dem Ring und wollte dann sich ausziehen lassen, und Booker T stand auch und der beförderte Michael Cole wieder in den Ring. So. Dann kommt aber Santino Marella heraus und der vermutete den General Manager in der Halle und vielleicht sogar unter den Ring. Der General Manager schrieb eine E-Mail und sagte, dass Marella den die Halle verlassen soll und dass niemand unter dem Ring sei. Also Santino ging dann aus dem Ring raus und da wurde er aber von irgendjemand, sollte er unter dem Ring gezogen werden, dass Jerry Lawler zog Santino wieder raus und an Santinos Bein hing Hornswoggle mit einem Laptop und ja, da war die Spannung mal wieder hin und Hornswoggle konnte dann noch, trat dann noch Jerry Lawler, Michael Cole und er biss Santino in den Hintern. Und dann verschwand Hornswoggle, also deine Auffassung zu Hornswoggle als GM? Ja, als ich das dann gesehen habe, war ich natürlich erstmal saumäßig angepisst. Ich glaube, das warst du auch. Mhm. Ja, weil man hat natürlich mit ganz anderen Leuten gerechnet, und beziehungsweise man hat auf ganz andere Leute gehofft. Ich habe nämlich mit Vince McMahon gerechnet. Du, glaube ich, mit Stone Cold, ne? Ja. Gut, dass es Hornswoggle ist, ist eine Überraschung. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es eine Überraschung ist, ist nicht verkehrt, aber... War keine gute. Richtig, trotzdem kann ich sagen, trotz Überraschungsmoment warum gerade Hornswoggle. Dann lass das doch lieber die Zehennägel von Michael Cole machen. Ey. Gut, Main Event, ein Mixed Tag Team Match. CM Punk und AJ gewannen gegen Daniel Bryan und Eve Torres in der Main Event Zeit von 3 Minuten 17. Super. Danke, WWE. Applaus an die Walter. Ja. Gut. Wir pinnen durch AJ gegen Eve nach einem Einroller. Zuvor weigerte sich Daniel Bryan, sich einwechseln zu lassen mit von Eve. So, nach dem Match erklärte Daniel Bryan, dass er soeben bewiesen habe, dass er AJ heiraten wolle. Und dass man ihm vertrauen könne, dafür auch, da er auch Matches opfert. CM Punk kontert und sagt, dass alles eine Heuchlerei sei. Er sorgt sich um AJ genug, um ihr die Wahrheit zu sagen. Er wolle AJ nicht heiraten. AJ beginnt zu weinen und ja, sie nickt ihm aber zu, doch dann gibt es eine schallende Ohrfeige von AJ gegen CM Punk und Brian lacht, streckt seine Arme aus. Und er ruft zu AJ mehrmals, come home AJ. Also komm nach Hause heißt das, weiß glaube ich jeder. Und sie ging auf ihn zu, wollte ihn umarmen, doch dann gab es auch für ihn eine Ohrfeige. Daniel Bryan machte ein sehr amüsantes Gesicht. Und zusammen mit den Fans rief AJ dann mehrmals yes. Und sie hüpfte aus der Halle und die Show war zu Ende. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir der Show eine 4 minus geben bis 5, oder? Ja, ich habe ja, wie du vielleicht gelesen hast, bei meiner Yes, Yes, Yes Seite eine, ein auf einer Skala von 1 bis 10, 0 bis 10 ein 1,25 Rating vergeben. Ich denke, das ist noch, da ist noch Luft nach unten. Na, das war halt nix. Gut, also sagst du eine 5? Ja, ich würde sogar sagen eine 5 minus. Gut, ach komm, dann sage ich die 4 minus, dann bin ich der Gute. Guter Kopf, böser Kopf. Gut, ich bedanke mich dann auch nochmal, dass ihr zuhört, wenn ihr zuhört. Gutes Wortspiel. Ja. Und ich bitte euch, dass ihr auch mal zu unserem Nachbar oder Partner Podcast reinschaut, nämlich dem Wrestling Takeover Podcast vom guten alten Hirsemann, der demnächst auch mal hier sein will und bei dem wir auch schon mal waren, Leon und ich, ja. Und den auch mal reinhören in den K-Fab Podcast vom guten alten Lenny, dann natürlich bei Talk of Honor reinhören und auch bei unserer neuesten Partnerseite, nämlich, Moment, das ist nämlich so neu, da muss ich erstmal nachschauen, nämlich Wrestling-Live-WL. So, und ihr könnt alle Partnerseiten noch auf Twitter finden, wenn ihr einfach mal nach diesen Seiten schaut und uns natürlich auch. Auf Twitter heißen wir @WReplay, großes W, großes R, der Rest klein, also E-Play klein. In Facebook auf der Seite Wrestling Replay gucken und auf unserer Homepage wrestling-replay.de.tl. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke, tschüss. Ja, ich verabschiede mich mit den Worten. Gute Besserung an die WWE-Writer und hoffentlich erholt ihr euch von diesem Schlag ins Gesicht mit dieser Ausgabe von gestern. Auf Wiedersehen. Ciao.